Die wichtigste Vorstellung, die beim Sartre gelesen habe, dass die Problematik, das hat auch was mit dieser Frage des Proletariats zu tun, ja? Also dass man in eine vorgefertigte Welt hinein geworfen wird, ne? Und dass die auch eine unheimliche Festigkeit hat, ja? Aber auf der anderen Seite auch wieder etwas sehr Theaterhaftes. Ja? Der Sartre beschreibt es in Sein und Nichts, dass der Kellner zum einen diese Tätigkeit hat, einfach etwas vorbeizubringen, ne, oder zu bedienen, ja, aber das Bewusstsein des Kellners ist, dass er eine Rolle spielen muss, dass er praktisch dass er vor dieser Wahnsinnsaufgabe gestellt ist, noch zu der Last einfach nur zu kellnern, da noch was draufsetzen muss, dass das theatral ist, also dass das etwas Darstellendes ist. Ja? Es ist nicht der Kellner. Ich habe aber noch nicht verstanden, warum. Ich habe zum Beispiel verstanden, mit der Langeweile, warum ist es nicht eindeutig, die Langeweile ist kontrarevolutionär. Was habe ich jetzt dazu den Bogen für mich? Also das hat er in seinem Beitrag doch so gesagt. Ne? Das, aber warum ist das falsch? Situationist, ja. Also ich finde das falsch. Ich glaube, dass die Langeweile im Gegenteil etwas ist, wo ich glaube, dass dieser Leidensdruck auch dazu führen kann, zu sagen, nein, mein Unwohlsein, was irgendwie permanent mir auch gesellschaftlich versucht wird, also ganz krass gesprochen, wir haben die Psychologie, um unser Leiden wegzudrücken, ja, der gesellschaftliche Druck. Ja. Also du meinst, es gibt quasi offen keine Langeweile mehr, weil es überlagert ist eben über die Form des Bildes, ja? Also Unterdrückung der Langeweile letztendlich. Nein, also ich sage Folgendes, uns wird die Langeweile genommen, weil wenn wir die Langeweile aushalten würden oder wir die Langeweile da sein würde, würde sie uns auf unsere psychologischen, auf unsere Not viel mehr zurückwerfen. Wir müssten uns mit der Not viel mehr auseinandersetzen, mit dieser inneren Zerrissenheit des Menschen. Ja, so, uns wird praktisch dann immer permanent irgendwelcher Stoff hingeschoben, wo wir eigentlich von unserem eigentlich ist auch so ein blödes Wort, ja, das ist auch sehr problematisch. Aber ich sage, uns wird auch durch dieses uns nicht der Langeweile aussetzen zu müssen, wird uns etwas genommen. Das Der Reihenfolge nach, wer ist eigentlich Andreas erst dran, dann Stefan und dann du das dran. Das heißt ja wahrscheinlich. Ja, wenn du jetzt nicht zur Langeweile. Dass wir das auch gerne vor der Tür nochmal klar machen können. Wegen der Langeweile jetzt. Wenn wir da zurücktreten, dann wäre das vielleicht für die Diskussion Langeweile günstig. Aber ansonsten.